Keiner da. Nummer 328, wie immer. Testrennen für den Kleinen, dass er endlich Sporthilfe kriegt. Ziehe ich ihn hin. Machen wir ein richtiges Rennen draus. Nummer 328, wie immer. Man ist früh da. Da hat man seinen Schrank. Bei 28 ist meiner, da kann er sagen, was er will. War schon meiner, als er noch im Kindertraining war. Ist auch egal. Wir wollen ein schönes, schnelles Rennen hinlegen heute. Muss sein. So, stop, stop, stop. Hallo. Wie geht's? Ich hab keine Lust. Hast du schon mal Lust? Sind denen nicht alle so versessen wie du? Tanja, nie Lust, aber immer die schärfsten Badeanzüge. Voller Erfolg, nehme ich mal an. Ist nicht gut trainieren, so ohne Lust, wie? Ich weiß auch nicht. Wenn ich reinkomme und die Luft rieche, reicht's mir schon wieder. Musst du wohl durch. Was schwimmen wir denn heute für ein Programm? 1500. Oh, nö, nee. Musst du durch. Ich geh wieder nach Hause. Nix da. Du kommst trainieren. Lass dich nicht hängen. Ich will nicht. Beinhart, die Frau. Was ist denn da los? Blutest du? Hau ab. Trainieren. Sonst Chef böse. Quadratmeter spiegelnde blaue Wasserwiese. Aufgeteilt in 6 25 Meter lange Bahnen. Abgeteilt mit rot-weiß segmentierten, wellenbrechenden Leinen. 30 Grad Lufttemperatur. 88% relative Luftfeuchtigkeit. 27,3 Grad Wassertemperatur. Der öffentliche Badebetrieb ist zu Ende. Das Wasser hat sich beruhigt und verdoppelt die Welt. Immer das Gleiche. Es zieht im Magen. Was bin ich nervös? Bloß ein Trainingsrennen. Einfach aufs Wasser sehen. Kein Wettkampf. ruhig. Ganz ruhig. Die ältesten meiner Schwimmer sind 20. Das ist kein Alter, nicht wahr? Kinder. Ich vergesse das manchmal und merke es wieder daran, dass sie nicht verstehen, was ich sage. Dauert manchmal Jahre, bis sie begreifen, was ich meine. Ich versuche, sie zum Denken zu bringen. Es ist eben hart unterwegs auf den endlosen Strecken, die sie jeden Tag schwimmen. Sind immerhin 6 bis 8 Kilometer und viel davon ist Langstrecke. Ich sage Ihnen zum Beispiel, wenn Sie stöhnen, es sei so langweilig, 1500 Meter zu schwimmen, mach die Augen auf. Sieh hin. Unter dir liegt ein großer Raum, ganz leer und blau gekachelt, 4 Meter tief. Und du schwebst oben an der Decke dieses Zimmers. Wo kannst du das haben, dass du an der Decke eines Raumes entlang kriechst und über ihn herrschst? Manchmal funktioniert's. Komm, Junge. Locker gemacht? Denk schon. Aufgeregt? Ziemlich. Heute kommt's drauf an. Wenn es hinhaut, prima. Wenn nicht, dann nicht. Ist auch nicht schlimm. Ich weiß, dass du es kannst. Auch im Training. Mach dich nicht nervöser als nötig. Und denk unterwegs an deine Probleme, damit du nicht wieder stumm vor dich hinpaddelst. Du hast Steffen. Und er schwimmt für dich. Er zieht dir nicht weg, klar? Klar. Mitgehen. Klar. Nachdenken. Nachdenken. Kannst du. Kann ich. Schaffst du? Mach ich. Sind eh nur 1500. Was ist mit euch da hinten? Ha? Zu Wassermann. Hey, Tanja. Vor 10 Minuten hat deine Gymnastik angefangen. Da stehst du hier rum und bist in Zivil. Ich kann heute nicht. Du kannst nicht. Ich guck mir dein Gesicht an und weißt du, was ich sehe? Du willst nicht. Richtig? Stimmt. Also, zieh dich um, mach zu. Mann, ich hab heute keine Lust. Wen interessiert das? Was erzählst du mir das? Wie soll ich mit dir arbeiten, wenn du ständig weich wirst? Geh nach Hause oder mach dein Training, aber erzähl mir nicht alle paar Tage, dass du keine Lust hast. Das interessiert mich nicht. Und jetzt sieh zu, dass du in die Gänge kommst. 5 Minuten, dann sehe ich dich am Beckenrand. Idiot. Also los. Erstmal einschwimmen. Viel Lust habe ich ja nicht, wenn ich denke, dass ich gleich den Verrückten am Hals habe. Der schwimmt heute um sein Leben. Für seine Kaderzeit. Um Sporthilfe. Hat sich viel vorgenommen. Lass gut sein. Sich gut an. Hab Kraft. Liege gut. Lange Züge. Hände richtig halten. Hoher Ellenbogen. Ja. Zugzahl erhöhen. 44er Frequenz. Gut. Finger zusammen. Gut. Ja. Nochmal, Tanja. Irgendwann wirst du es begreifen. Vor solchen Rennen lasse ich euch allein. Da müsst ihr selbst wissen, wie ihr fertig werdet mit euren Zweifeln und Wünschen. Ich kann dich auch betreuen, immer daneben stehen und dir sagen, was du machen musst. Ich kann dich in Bestzeiten reden, aber das ist viel Arbeit und es hat wenig Sinn. Du kannst es dann nur, wenn ich daneben stehe. Marc zum Beispiel, der nimmt seine Sache sehr ernst. Ach, was soll ich denn? Tanja, jetzt sieh zu, dass du ins Wasser kommst. Ist in Ordnung. Bin ich nicht. Da geht sie hin. Die blanke Lustlosigkeit. Was soll ich machen? Zwölf Trainingseinheiten pro Woche. Sieben davon Pflicht. Zusätzlich täglich Gymnastik und Krafttraining. 120 bis 180 Kilometer im Wasser pro Monat. Keimfrei gehaltenes Wasser. Abends im Bett riecht die Haut noch immer nach Chlor. Schon wenn man sie nass macht. Wenn man darin leckt, kann man es riechen. Die Athleten fühlen sich wohl im aufbereiteten Wasser. Täglich nehmen sie ein chemisches Bad. Möglicherweise ist dieser Sport ein großer Blödsinn. Eine dumme, ungesunde Idiotie. Schicker nicht rum! Macht euch locker! Los, kommt! Alles nach Plan beim Einschwimmen. Kein Grund, nervös zu sein. Quatsch nicht so viel, bewegt euch! Bloß ein Trainingsrennen. Normaler Trainingstag. Einfach ein Trainingsrennen. Ja, glotz nicht so. Doch noch umgezogen? Muss ja. Frag mal, ob ich Lust habe. Oh, geile Figur. Geile, geile Figur. Ja. Einfach ein Trainingsrennen. Einfach ein Trainingsrennen. Mit den Jahren erzähle ich den Kids mehr und mehr über das, was sie tun. Biomechanik, Stoffwechsel, Maximalkraft, Kraftausdauer und Schnellkraft, Energiebereitstellung, Ernährung und so weiter. Ein weites Feld. Sie können dann viel selber machen, weil sie wissen, wie alles zusammenhängt. Ich kümmere mich, wenn sie erstmal richtig schwimmen können, was ja auch seine 6 bis 7 Jahre dauert, darum, dass sie das Denken lernen. Ich will, dass sie kluge Athleten werden. Je mehr sie kennen, desto weniger Arbeit habe ich. Aber das ist meist nur ein frommer Wunsch. Sie sind Kinder. Wenn sie keine Lust haben oder Sorgen, Schulprobleme, Liebeskummer, dann nützt all das schöne Wissen nichts. Da sind sie so blöd wie alle Teenager. Andererseits ist es auch spannend, wenn die Mädchen wachsen zum Beispiel. Sie haben ja eigentlich nichts an. Die Badeanzüge sind hauteng, hauchdünn und gewagt hoch ausgeschnitten. Da stecken Kinder drin, keine Frage. Aber sie sehen nicht mehr so aus. Sie merken, dass sie einen Körper haben. Und was für einen. Sie sehen gut aus und es gibt viele, viele große spiegelnde Fenster, die sie immer wieder befragen, ob es auch wirklich wahr ist. Ich glaube, es gibt in dem Alter keine bessere Möglichkeit, sich selbst zu beruhigen, als zu sehen, dass man einfach gut aussieht und sich elegant bewegt. Hey, Großer. Alles klar? Weiß nicht. 16 Minuten ist verdammt schnell. 16 Minuten schwimmen eine ganze Menge Leute. Trotzdem. Vielleicht nicht mein Tag heute. Ich ziehe dich, keine Sorge. Ich schwimme dir deinen Schnitt vor. Brauchst nur dranbleiben, dann hast du deine Zeit. Oh Mann. Das schaffe ich nicht. Ey, nochmal. Schaffe ich. Schaffst du. Schwer nervös. Unter Wasserfenster holen die Schwimmerinnen und Schwimmer ein Drittel näher, machen sie gleichzeitig ein Viertel größer. Gut zu sehen durch diese natürliche Lupe die technischen Fehler, die sie machen. Riesenfische. Große, lautlose Wassertiere. Wie im Aquarium. Es ist nicht stumm unter Wasser. Man hört sich selbst. Atmung und Herz hämmern laut. Und überall um den Kopf ist Luft, die man mit den Händen ins Wasser zieht oder ausatmet. In den ersten Minuten im Training lasse ich Sie machen, was Sie wollen. Dann beginnt die eigentliche Arbeit. Ich muss Sie dazu bringen, etwas zu tun. Das ist nicht einfach für Sie. Sie sollen sich in Bereiche schwimmen, in denen die Anstrengung so groß ist, dass sie Angst macht. Gut, ich sage Ihnen, dass ich das kenne, dass ich Bescheid weiß und dass ich für Sie da bin. Aufpasse. Meist glauben Sie mir nicht. Nach ein paar Minuten beginnt Ihr Organismus, die Anstrengung den Fähigkeiten anzugleichen. Sie gleiten ins Steady State, jenen Zustand, in dem Sie so viel Sauerstoff verbrauchen, wie Sie aufnehmen können. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann muss ich Sie dahin bringen, zuzulassen, dass Ihr Körper die Regie über Ihr Dasein übernimmt. Der ganze Sozialkrempel, all das, was Sie zum Beispiel über die Republik lernen, in der Sie leben, verliert jetzt seine Gültigkeit. Der Verstand gehorcht, wenn der Instinkt befiehlt. Was gibt's? Muss ich 1500? Aber ja. Was ist das Problem? Ich hasse 1500. Das ist bekannt, jeder weiß das. Irgendwann musst du es lernen. Wir haben ein Ziel. Haben wir doch, oder? Ja, aber mein Ziel ist ja nicht 1500. Mein Ziel ist 100 Meter schnell zu sein. Gut. Und wer ist der Boss? Ja. Du. Ja, weil ich mich auskenne. Du sagst dein Ziel und ich bring dich hin. Ich kenne den Weg. Vertrau mir, mach, was ich sage. Ich habe keine Lust. Also, was soll ich machen? Soll ich sagen, in Ordnung, Tanja, hast keine Lust, ist nicht schlimm, mach, wie du willst? Oder, na komm schon, 1500, die machst du mit links, Frau wie du. Ich kann auch sagen, deine Sache. Überleg dir was für unterwegs. Sag dir Gedichte auf, sing vor dich hin. Ich kannte mal ein Mädchen, die hat bei solchen Strecken gebetet. Gebetet? Gebetet, ja. Du hast freie Auswahl. Kannst auch aufgeben. Du musst aber wissen, was du tust. Wenn ich dich selbst entscheiden lasse, passiert nicht mehr viel. Du hast keine Lust. Das ist eine harte Phase. Und wenn du nachgibst, dann hast du verloren. Dann bist du kein Gewinner. Nur Gewinnertypen gewinnen, verstehst du? Und nur einer kann das sein. Im Wasser sind immer 7 Verlierer und ein Sieger. Ach Gott, was erzähle ich da schon wieder? Du weißt es ja. Ich sag dir was. Entscheide selbst. Ja, toll. Nach so einer Predigt habe ich auch noch die Wahl. Was soll ich machen? Egal, was ich sage, es ist verkehrt, nicht? Genau. Genau. Steffen? Marc? 10 Minuten. So, Kreislauf hoch. Alles in Ordnung. Fühl mich gut. Werd Lust daran. Fühlt sich vorher meistens gut an. Unterwegs wird's hart. Ja, schon gut. Locker machen. Maul halten. Bitte? Wird reichen. Ich mach dich fertig. Allerhand. Keine Angst mehr? Vor wem? Ganz der Harte, wie? Ich mach dich fertig. Sehen wir dann. Was hat der plötzlich für ein großes Maul? Egal. Konzentrieren. Bademantel aus. T-Shirt anlassen. Erst kurz vor dem Start ausziehen. Brille auf. Wenn die Sonne in die Halle scheint, nimmt man eine dunkle. Rot oder dunkelblau. Grau nicht so. Orange auch nicht. Alles sieht dann so trostlos aus. All das Blau in der Halle wird davon grau. Aber Orange sind gut, wenn man sie abnimmt. Das Blau ist dann gigantisch. Gigantisch. So ein Blau wie in den ersten 10 Sekunden danach gibt es gar nicht. Konzentrieren. Welche Brille? Hellblau. Das ist am nächsten dran an der Wirklichkeit. Gut. Locker machen. Hose zu binden. Ganz wichtig das. Geht los. Locker angehen. Dass ich seinen Schnitt hinkriege. Kaderzeit, Kleiner. Dann bist du ein Schwimmer. Mal sehen, was es wird. Wenn er sich nicht in die Hose macht, schafft er's. Er kann es. Auf den Start konzentrieren. Mal einen guten Sprung hinlegen. Werden ja sehen, ob er den Biss hat. Weiß ich nie genau. Er ist nicht der Siegertyp. Ganz groß wird er nie. Nie so wie Steffen. Der hat was vor. Der kennt fast nur sein Schwimmen. Ruhig, Junge. Gleich gibt's Kommando. Dann schickt er uns los. Haut rein, Jungs. Und mach nicht schlapp, Tanja. Ist nicht dein Tag heute, das weiß ich. Halt durch. 16 Minuten. Ist nicht lang. Eine LP-Seite. Einmal Tagesschau mit Wetterkarte. 3 Stationen mit der S-Bahn. 16 Minuten. Keine Sekunde länger. 16 Minuten. Auf die Plätze! Los! Nicht zu schnell angehen. 16 Minuten jetzt, dann haben wir es. Ruhig angehen lassen. Schwimme mich in den Rhythmus, den die Form erlaubt. Tagesform gut. Fühlt sich gut an. Sieht es auch gut aus. Für die Zuschauer. Hier schwimmt Steffen Kampmann, meine Damen und Herren. Achten Sie auf die Bahn 4. Begabte Schwimmer bewegen sich meist sehr sauber. Alle Bewegungen laufen elegant und locker. Man sagt ihnen, was sie machen sollen, und sie tun es. Dankbare Aufgabe für einen Trainer. Begabte Schwimmer machen es richtig, weil sie es gar nicht falsch machen können. Ihr Wassergefühl sagt ihnen, was sie tun müssen. Sie brauchen ohne Trainer kaum länger, um sich zu orientieren. Aus solchen Sportlern kann man richtige Asse machen. Weltklasse-Schwimmer, wenn sie sich psychisch eignen. Talent allein reicht nicht. Man muss arbeiten. Wenn der Trainer gut ist, kriegt er es hin. Schwimmt verdammt schnell an, unser Mark. Achtung. Wende. Gut. Bei den Wänden beherrsche ich ihn immer. Das waren ja 50 Meter jetzt. 10 Bahnen. 6 noch, dann habe ich 400. Nicht rechnen. Vorwärts zählen. 400 sind keine Langstrecke. Da fängt das Rennen erst an. 400 ist eine Alltagsstrecke. Aufpassen an den Wänden. Ein bisschen nah an der Wand. Bis 400 ist alles kein Problem. 1500 Meter. Der Schwimmer springt ins Wasser und muss bald seinen Rhythmus finden. Findet er ihn, läuft es. Findet er ihn nicht, ist es aus. Dann wird das Rennen zur Qual. Er arbeitet sich tot und am Ende wartet eine enttäuschende Leistung auf ihn. Bis 400 Meter ist alles kein Problem. Ab 1000 schon. Dann ist die Anstrengung bereits so mächtig, dass er sich zu verzählen beginnt. Es ist für ihn die Hölle, wenn er in diesem Zustand nicht mehr weiß, wo er ist. Verloren in der Zeit, irgendwo, auf diesen 1500 Metern. Das sind 1020 Armzüge. Ungefähr. Für gute Gleiter. Was macht der Spinner? Er schwimmt herrlich schnell. Das hält er nicht durch. Ganz gut vorwärts. So gut. Profis beherrschen eine 25 Meter lange Bahn. Sie herrschen über den Raum unter ihnen, ziehen sich entlang seiner Decke hin und her, wieder und wieder. Marc, du bist zu schnell. Das kann er nicht durchhalten. Das hat er nicht drauf. 400 Meter. An den Händen bemerkt man die kommende Erschöpfung zuerst. Die sind der kritische Punkt in der ganzen Bewegungstechnik. Wenn die Jungs müde werden, wird die Technik unsauber. Und dieser Mangel kriecht an den Händen in den Körper ein. Der Kampf beginnt richtig. Sie müssen dagegenhalten. Ihren Stil beobachten und korrigieren. 44 Bahnen noch. Das hältst du nicht durch, Junge, nie. Oben noch 43, wenn ich wieder unten bin, 42. Zähl vorwärts. Acht auf die Hände. Fassen die Hände nicht mehr optimal ins Wasser? Suchen Sie also nicht ständig nach ruhigem Wasser, um sich darin vorwärts zu ziehen und abzudrücken. Müssen Sie zwangsläufig mehr Züge pro Bahn machen. Das belastet den Kreislauf höher und aus dem Dilemma kommen Sie nicht mehr raus. Hineingeraten sind in jedem Fall, weil das Feingefühl der Hände langsam, unaufhaltsam erstirbt. Die Zugfrequenz muss steigen, sonst sieht's bitter aus. Das sage ich Ihnen immer wieder. achte auf die Hände. 30,9. Mark schwimmt schnell an. Zu schnell vielleicht. Kann sein, dass es nicht durchsteht. Er hält gut mit. Und jetzt? Nicht aufgepasst. Ich es hasse, nicht zu wissen, wo ich bin. Sie müssen sich dazu bringen, etwas zu tun. Das ist nicht einfach. Sie müssen sich in Bereiche schwimmen, in denen die Anstrengung so groß ist, dass sie Angst macht. Was ist hier los? Ich bin gut. Wieso muss ich so beißen? Ich denke, ich soll ihn ziehen. Jagt mich wie bescheuert. Strammes Rennen schwimmen die beiden. Sie jagen sich gegenseitig. Kann sein, dass es gut geht, kann auch sein, dass sie absaufen. 31,6. 46er Frequenz. Bisschen mehr Beine, Mark. Eltern machen sich keine Gedanken über das, was ihre Kinder hier tun. Sie erziehen sie, geben ihnen ein Beispiel, wie sie leben sollen. Und dann schicken sie sie her. Sie freuen sich, wenn die Kleinen gute Athleten werden. Je mehr sie trainieren, desto ruhiger, beruhigter sind die Eltern. Jungs. 31,0. Das sieht gut aus. Den Schnitt habe ich nicht erwartet. Sieht fast so aus, als würde Mark Steffen mehr treiben, als der ihn zieht. Komm, Tanja, tu was, das ist nix. Wenn du so badest, kannst du es auch lassen. Ach, das rege ich mich auf. Zeit für das Zeichen. Bei dem Tempo haben sie sich bestimmt schon verzählt. 750. 30 noch. Noch 250 bis 1000. 10 Bahnen, dann sind 2/3 um. Er ist so schnell. Das macht mich fertig. Ich soll ihn ziehen. War aber nicht abgemacht, dass er mich jagt. Zugzahl konstant halten. Gleich 800. 2 × 400. Insgesamt sind es 4 × 400 − 100. Schon mehr als die Hälfte. Ganz schön zäh, der Junge. Ich ziehe mein Stück weg. Ist mir lieber, wenn ich mit einer Länge führe. 850. Jetzt muss gut sein. Jetzt muss ich ihm mal zeigen, wer der Bosse ist. Er kann das doch unmöglich durchhalten. Fragt mich, ob ich ihm das Tempo mache und dann jagt er los wie... Lässt ihr das Tier raus? Er hält mich. Ich werde ihn verdammt nochmal nicht los. Gut. Gut. Treib's nicht so weit. Am Ende bleibst du stehen. Du hast noch 600 Meter. Die können endlos lang werden. Du wirst mich brauchen, wenn du eingehst. Tanja! Tanja, was soll das? Verdammt, was soll das? Du kannst keine 1500 durchhalten? Du kannst verdammt noch mal keine 1500 durchhalten? Bist du wahnsinnig? Was ist das für eine Bundesbürgerscheiße? Geh Kegel oder Brück spielen, wenn deine Bewegungen so wichtig sind. Gleich 1000. 1000 erst. 20 Bahnen noch. Wieso ist der so schnell? Hätt's mich tot. Ich hätt's ihn tot. Hätt's mich tot. Hätt's ihn tot. Sechs Bahnen noch. Dann zieh ich weg. Lass ihn vor. Sechs Bahnen. 1000 jetzt. Halt keine Reden, schwimm! Du bist ein junger Mann. Wir haben unbegrenzt Kraft. Unbegrenzt Kraft. Zieh ihn weg! Lass ihn vor. 100 Meter. 100 vor. Dann einen weg. 31,2. Das ist mein Problem. Genau das. Sie gibt auf. Sie wird ihre Gründe haben, aber das interessiert mich nicht. Ich hatte mir das für heute gut zurechtgelegt. Sie sollte Bestzeit schwimmen. Und sie gibt auf. Das ist verdammt nochmal verboten. Aber sie hat ihre Gründe. Ich komme jetzt Wochen nicht an sie ran. 31,5. Sauber. So geht's besser. Ich häng mich an ihn, Hill, Badehose. Training. Training. Nichts als ein ganz normales Trainingsrennen. Bleib dran. Bleib dran. Bloß die Badehose nicht vorbeilassen. Zieh mit. Zieh mit. Zieh mit. Lass ihn nicht weg. Er ist nicht schnell. Nicht schnell genug. Lass dich von dem nicht fertig machen. 1200. 300 nur noch. Das ist ein Tier. Halt keine Reden. Schwimm. Schwimm. Schwimm ihm weg. Bleib dran. Ich schaff ihn noch. Ich hau ihn weg. Ich schaff dich noch. Ich weiß als Trainer, was zu tun ist. Der Rest ist Ihre Sache. Der Tag kommt, da bleiben Sie zu Hause. Mit 24 ist fast niemand mehr beim Training. Bisschen Sport noch, ja, aber einfach immer schneller werden wollen, das tut niemand mehr. Solange man jung und dumm ist, geht das. Irgendwann ist das vorbei. Schluss. sind ja immer wieder neue da. Junge Menschen, die zu wachsen beginnen und fasziniert sind von ihrer Kraft und dem Können, das sie entwickeln. 1275. Hör auf. Schwimm weiter. Greif ihn an. Ich werde ihn nicht los. Ich gehe volles Tempo, verdammt. Was ist los? Wieso geht er nicht kaputt? Er will abhauen. Das kann doch nicht wahr sein. Halt ihn. Das macht er nur 50 Meter lang, höchstens. Lass dich nicht abhängen. Dieser verfluchte Mark. Halt keine Reden. Du hältst ihn. Die Bahn hältst du ihn. Dann zieh ihn weg. Voll das Tier. Weiter. Weiter. 5 noch und er wird langsamer. Nie wieder. 5 noch, dann ist gut. Schaffst du. Kannst du. Was machst du? Musst du. Schaffst du. Kannst du. Machst du. Hast du. Hau ihm ab. 55 habe ich. 5 noch. Das kann er nicht halten. Nie. Komm schon, pfeif! Pfeif die letzten 100 an! Er pfeift nicht. Nein! Noch 6 Bahnen. Darf nicht wahr sein. Nicht quatschen. Selber schuld. 150 noch. Das halte ich nicht durch. Durchhalten. Nie wieder. Nie wieder schwimme ich diese Scheißstrecke. Noch. 100 Meter. 64 Sekunden. Ich halte dich auf Distanz und an den Wänden nehme ich dir immer eine halbe Länge ab. Hau ihm ab! Hau ihm ab! Ey! Wieder das Tier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Letzte Bahn. Letzte Bahn. Letzte Bahn. Zieh. Zieh. 8, 6, 4, 2. Fabelhafte Zeit. An solchen Tagen macht die Arbeit Spaß. Es hat sich gelohnt. Mark hat begriffen. Er hatte immer zu viel Respekt vor Steffen, hat sich nicht getraut, den Großen anzugreifen. Heute hat er es gewagt und jetzt hat er auch verstanden, wie es geht. Ich kann ihm sowas nicht beibringen. Bisschen zaubern kann ich. Dass er am Anfang nicht merkt, auf was er sich einlässt. Und dann hoffen, dass er nicht den Mut verliert, wenn er mittendrin ist. Super Zeit. Kleinigkeit. Gern geschehen. Wiedersehen. Ihre Erinnerungen an die letzten anderthalb Minuten sind meist unauffindbar. Sie haben einige hundert dieser anderthalb Minuten verbracht in ihrem Leben. Aber sie erinnern sich nicht. Wenn sie anschlagen, wollen sie ihre Zeit wissen. Sonst nichts. Bist du wieder in Ordnung? Ich fühle mich schlecht. Dann schwimmen Sie locker. Nee. Ich schwimme nicht nochmal. Hey! Nee. Nee! Also los. Ich schwimme nicht. Keine Diskussion. Verdammt, ich kann heute nicht. Ich bade mir nur einen ab. Das ist... Keine Diskussion. Schneller als je zuvor. In zwei Wochen Meisterschaften. Da hänge ich ihn ab.